Bei dem Angebot, dass Humanismus kritisiert werden sollte, ist es für das Publikum nicht so ganz leicht, sich darunter vorzustellen, was überhaupt da behandelt werden soll. Und das kommt deswegen, weil Humanismus einfach universell ist. Humanismus ist die universelle Weltanschauung so sehr, dass es überhaupt keinen mehr gibt, der die für Weltanschauung hält. Für Weltanschauung hält man bestimmte, wenn man sagt, man ist mehr psychoanalytisch orientiert. Oder wenn einer ein New Age-Typ ist und sagt, er glaubt an die Sterne oder sowas. Oder natürlich, wenn einer die materialistische Weltanschauung pflegt und die Gesetze des geschichtlichen Fortschritts für seine Orientierung hält, dann kennt man sich aus, das hält man für Weltanschauung. Aber Humanismus ist so universell. Jeder kann, jeder Mensch in unserer Gesellschaft kann die Kategorie anwenden, das ist unmenschlich. Jeder weiß, dass man doch für den Menschen ist, weil der in die Mitte gehört. Jeder ist sich da so sicher, dass er dieses gar nicht für eine bestimmte Weltanschauung hält. Mehr noch, wo das als bestimmte Weltanschauung auftritt, hat schon wieder was Kuriles und eigentlich leicht Komisches. In der Form des Bundes für Geistesfreiheit gibt es den Humanismus als Extraorganisation und unter anderem zum Beispiel auch in den Logen, die es immer noch gibt, der Freimaurer. Aber speziell dort hat es schon was richtig Lächerliches und Skurriles, und wenn die den Menschen anbeten statt Gott, dann weiß der normale, tätige Humanist, dass das irgendwie auch nicht das ist, was er gemeint hat. Das aber, was universell ist, schließt überhaupt eigentlich nur Faschisten und Rassisten von sich aus und vertritt eben den Menschen, für den man zu sein hätte, speziell wenn man kritisiert. Übrigens, es gibt auch umgekehrt gegen die Kommunisten den Verdacht, wenn sie Kritik üben, dann sind sie für den Menschen und darin auch in gewisser Weise eine feine Bande. Also Humanisten sind welche, die durchaus, oder der allgemeine Humanismus ist durchaus nicht furchtbar, im Ausgangspunkt jedenfalls nicht feindlich gesonnen, gegen sozialkritische Bestrebungen. Verräterisch ist dabei natürlich schon die Breite des Standpunkts. Rechte wie Linke treten für den Menschen ein und werfen der Gegenpartei vor, sie täte es nicht. Christen und Psychologen, Künstler und Philosophen, alle treten im Namen des Menschen auf und was ihnen wichtig ist, tragen sie in diesem Namen vor. Jetzt muss man allerdings sagen, die Breite des Standpunkts, naja, verdächtig kann sie stimmen, denn irgendwie groß zum Unterscheiden scheint er nicht geeignet zu sein. Der Standpunkt, der da für den Menschen ist. Andererseits, das ist ja noch nicht seine Kritik. Im Folgenden soll jetzt erstmal betrachtet werden, was das heißt für den Menschen sein, was dieser Standpunkt ist und was der Standpunkt für den Menschen sein, das Humane, human eingestellt sein, was das eigentlich, naja, für eine innere Dialektik hat, wie das weitergeht mit dem Standpunkt. Im Ausgangspunkt, und das kennt der Bildungsbürger sehr gut, ist der Humanismus eigentlich eine antireligiöse Einstellung. Man kennt das Zeitalter des Humanismus im engeren Sinn. Es waren die Philosophen und Theoretiker historisch vor der Aufklärung. Der berühmte Erasmus von Rotterdam ist ein ganz berühmter Humanist. Es waren welche, die haben gesagt, man muss Lateinisch und Griechisch lesen. Und da sieht man, dass die Menschen auch ohne den Christengott ausgekommen sind und auch eine schöne Humanität entfaltet haben. Humanismus hat seine Hauptparole in dem Satz, der Mensch sei das Maß der Dinge. Und darin, und jetzt merkt er schnell, ist es schon gar nicht mehr so leicht, zu sagen, was eigentlich dran falsch ist, denn das Anliegen klingt wie Materialismus. Humanismus ist überhaupt, wenn man mal so reden will, in der Philosophie der Ersatz für Materialismus. Die innerphilosophische Fassung dessen, ja, die Verhältnisse hätten sich nach den Menschen zu richten und nicht umgekehrt. Der Mensch steckt in der Formulierung das Maß aller Dinge, soll nicht Mittel für fremde höhere Zwecke sein. Negativ gewendet gegen Kaiser und Gott, aber auch dagegen, dass der Mensch Instrument eines Geschichtsprozesses ist. Halt irgendwas Höheres. Und im Kreise des Humanismus ist der Marx extrem populär mit seinem Spruch, man müsse alle Verhältnisse abschaffen, in denen der Mensch ein geknechtetes und verächtliches Wesen sei. Der Idealismus von der Parole steckt nun darin, dass es einerseits in der Parole sich um die Propaganda von einem Standpunkt handelt und nicht um die Praxis. Und zweitens darin, dass da ein Maß aufgerichtet wird, der Mensch sei das Maß aller Dinge, welches als Maß gar keinen Inhalt hat. Zum Ersten nochmal. Der Mensch ist das Maß aller Dinge und man propagiert den Standpunkt. Man hört es ja auch richtig, man propagiert immer, was Höheres soll keiner sagen. Was Höheres lassen wir nicht gelten. Aber was man da nun propagiert, was das Nicht-Höhere ist, kommt gar nicht vor. Oder anders gesagt, das Nicht-Höhere ist der Mensch. Bloß wer ist es und was will der und worauf hat er einen Anspruch? Alles an dem Menschen messen ist ein komisches Messen, weil es ein Messen ist, wo auf der anderen Seite kein Gehalt steckt. Ich messe alles an dem Menschen und gegen den Menschen lassen wir nicht mehr zu. Bloß, was ist denn gegen den Menschen? Mach mal einen Vergleich andersrum. Wenn ich wirkliche Interessen und Institutionen betrachte und wenn ich nicht am Standpunkt propagiere, wenn ich mal so überlege, zusehe, was irgendwo gespielt wird, worum es da geht, was der dort gültige Maßstab ist, dann kommt im Resultat der Betrachtung schon raus, ob der Mensch, der in dieser Institution drinsteckt, der an diesem Werk mitmacht, gut bedient ist oder nicht. Aber dann weiß ich, was der dort gültige Maßstab ist. Was ganz anderes ist es? Und weil ich es weiß, kann ich es leicht mit dem Interesse dieses Menschen vergleichen. Beziehungsweise das brauche ich gar nicht machen, das macht er gleich selber, da kann ich mich getrost drauf verlassen. Der Mensch selber vergleicht, wenn er erstmal die Natur der Institution, in der er steckt, kennt, vergleicht sie mit seinem Interesse und wird sie verwerfen oder für gut finden. Ganz andersrum, wenn ich statt von einer wirklichen Situation, einem wirklichen Interesse irgendwo auszugehen, dort rauszukriegen, worum es dort geht, und dann das Urteil dem Interesse des Menschen, der dort drinsteckt, zu überlassen, ganz anders ist, wenn ich umgekehrt vorgehe und sage, der Mensch soll das Maß der Dinge sein, da sage ich erstmal nicht, was das Maß der Dinge ist, ist mir auch scheißegal in dem Satz, ich kümmere mich gar nicht drum, was ist denn das Maß der Dinge? Bei uns meinetwegen, worum geht es? Sondern ich stelle mich daneben und errichte ein Sollen. Ich propagiere einen Standpunkt, der zweitens keinen rechten Inhalt hat. Weil der Mensch, was der Mensch verlangt, was ihm frommt, ja, das ist, und das ist das Schöne, und das ist das Produktive, und das ist der Grund, warum es sich um einen philosophischen Standpunkt und doch um einen ganz ausgesprochenen Idealismus handelt, Was ihm frommt, ist ab sofort Gegenstand der Spekulation der Beteiligten. Was ausgeht wie die philosophische Fassung des Materialismus, der Mensch soll das Maß der Dinge sein, ist dann ganz schnell. Wenn man sich nämlich fragt, und was ist denn der Inhalt von dem Maß? Ein richtig idealistisches Spekulationsprojekt. Ja, was der Mensch so alles braucht, was ihm so alles zu Pass kommt. Dabei ist diese Spekulation ja furchtbar wichtig und überhaupt der entscheidende Gedankengang. Denn mit dem, was dort rauskommt, soll ja dann die Kritik geübt werden. Mit dem, was man als, darauf kann ein Mensch Anspruch erheben, das entspricht dem Menschen. Mit dem, was da fixiert werden soll. Ja, damit muss ja dann gemessen werden, die Welt, und worauf es ankommt und worauf man ein Recht hat. Eins merkt man an dem Ding, so inhaltslos die Sache ist, so hat sie doch eine Bestimmung. Und die Bestimmung, wenn man so will, die Bestimmung, die ist das Unbestimmte von dem Ding. Es ist nicht Hans und Fritz, es ist nicht der Arbeiter oder der Kapitalist, es ist der Mensch. Woran also gemessen wird, woran gemessen werden soll, das ist der Mensch schon gleich als Gattungswesen, als Menschheit, als universell. Als Universelle, als Ganze und damit als der Einzelne als Exemplar der Gattung. Als Exemplar von allen, als das ist er berechtigt, als das hat er Ansprüche zu stellen und als das ist das, was er will, wenn es diesen Ansprüchen genügt, die er zu stellen hat. Eine hohe, über aller Kritik stehende Sache. Da merkt man eines dran. Der Humanismus, der sich ja durchaus auch zugute hält, im Namen der leidenden Kreatur zu sprechen, also geschädigte Interessen, benachteiligte Menschen, dingfest zu machen und anzuklagen, dass der Humanismus mit der Entdeckung eines geschädigten Interesses, dass sich dieses nicht gefallen lässt, keineswegs zufrieden wäre. Der Beweis, Arbeiter, ihr beteiligt euch hier an einem wirtschaftlichen Projekt, bei dem kommt ihr als Nutznießer gar nicht vor. Der Beweis ist vom humanistischen Standpunkt aus noch keineswegs ein Argument. Der Standpunkt, der humanistische Standpunkt misst ja dieses Anliegen, meinetwegen, der Arbeiter an mehr Lohn, gleich daran, ob der Mensch darauf Anspruch zu erheben hat, ist gleich, ob eigentlich dies im allgemeinen Interesse der Menschheit liegen würde. Und da werden die sehr schnell dabei zu sagen, ja, warum soll eigentlich das Interesse derer, die da aufbegehren, besser sein als das Interesse, gegen das sie aufbegehren? Ich möchte daran erinnern, wir beteiligen uns an solchen Fragen nicht. Wir sind gar nicht engagiert, irgendeiner höheren Instanz, meinetwegen der Menschheit, zu beweisen, dass die Arbeiter ein höheres Recht haben, aufzubegehren, als die Unternehmer ein Recht haben, dass es dabei bleibt. Dieser Appell an ein höheres Subjekt, klar, Gott soll es nicht sein, wir sind ja modern und die Menschheit selber ist ihr Höheres. Aber der Appell an ein höheres Subjekt, an dem gemessen, das einzelne Interesse ein Recht zugewiesen oder abgesprochen kriegt und dann als berechtigtes oder weniger berechtigtes dasteht. Übrigens eine Geschichte, um die die Welt sich nicht kümmert. Das wäre unser Anliegen überhaupt nicht. Humanistisch gesehen ist das aber das einzige Anliegen, ist dieses das entscheidende Anliegen. Und wiederum hier hat der Marx bei den Humanisten Pluspunkte sammeln können, als er nämlich von seiner den Kapitalismus beseitigenden sozialistischen Revolution gesagt hat, ja, das Klasseninteresse der Arbeiter beseitigt alle Klassen. Das Klasseninteresse der Arbeiter schafft eine Gesellschaft, in der es keine Klassen mehr gibt, also keine Ausgenutzten mehr da sind. Der Satz ist richtig, aber humanistischerweise gilt er als der Rechtsausweis des sozialistischen Treibens. Die sind scharf darauf zu beurteilen, ob die Arbeiter eigentlich Recht tun würden, wenn sie sich aufstellen täten. Damit haben wir den Punkt erreicht, wo der Satz von der Mensch ist das Maß aller Dinge, über den Zwischenschritt dieser der Mensch ist ja der Mensch überhaupt, das Gattungswesen, das Menschengeschlecht, wo wir zu dem Punkt gekommen sind, dass jetzt jede Verwechslung mit Materialismus endgültig vorbei ist, jede Verwechselbarkeit. Der Mensch ist das Maß aller Dinge, nach ihm soll sich's richten, hat sich uns dahingehend gewandelt, dass jetzt auf einmal der einzelne Mensch, der wirkliche Mensch, nicht Maß ist, sondern Gemessenes. Und nicht die Welt soll sich nach ihm richten, sondern er soll sich nach dem richten, was dem Menschen frommt. Es wird das Bild einer fiktiven Gemeinschaft aufgerichtet, eine, die nichts mit der wirklichen zu tun hat. Denn das will auch kein Humanist sagen, zu sagen, ja, wenn die Menschen dies und jenes machen, dann bekommt es den Staat nicht. Ja, da würde sich nämlich sehr schnell die Frage stellen, ob das überhaupt wichtig ist, ob es den Staat bekommt. Auch das Argument, dann bekommt es der Wirtschaft nicht, würde natürlich humanistisch argumentiert so nie fallen. Sondern das fällt immer gleich unter dem Gesichtspunkt, das bekommt den anderen Menschen nicht. Und dann stellt sich gleich die höhere Frage, und was bekommt den Menschen überhaupt? An der Stelle ist der Humanismus jetzt philosophisch produktiv. Philosophisch produktiv soll heißen, na jetzt geht's los, den Gehalt des Gattungswesens zu erfinden, zu konstruieren, zu erspekulieren und daran den konkreten, tatsächlichen Menschen mit seinen Anliegen und Lastern zu messen. Der Streit der philosophischen Menschenbilder beginnt. Die einen sagen, hedonistische Philosophie, der Mensch ist zum Genießen da. Die anderen sagen, der Mensch ist ein Vernunftwesen. Und als Vernunftwesen soll er gefälligst seine Triebe der Vernunft unterordnen und tun, was die Vernunft gebietet. Und die Dritten sagen, der Mensch ist letztlich bloß Leben und strebt dazu, zu überleben. Schütteln den Kopf, finden das Ganze einen furchtbar sinnlosen Prozess und kommen zu dem Resultat, unser Leben, es wäre besser, wir hätten es nicht. Dann kommen die anderen und stellen sich dagegen auf und sagen, wenn wir sonst nichts haben wie das Leben, dann ist es doch das Wichtigste. Und alle miteinander diskutieren die Frage, ob der Mensch eigentlich sich verfehlt oder sich gerade erwischt in seinem Leben, wie er lebt. Hier das Paradox der Stellung und Behauptung. Die Frage, ob der Mensch sich verfehlt, das könnte man ja anmerken, ist von sich aus grundverfehlt. Denn was immer die Leute machen, sie mögen mit ihren Anliegen, die sie sich vornehmen, scheitern oder nicht. Sie mögen damit durchkommen, was sie wollen, oder sie kommen nicht damit durch. Beides kommt laufend vor. Aber in dem, was sie wollen, sich verfehlen, das soll erst mal einer vormachen. Man merkt, hier ist die Idee, der Mensch als die Abstraktion, als das obere und überhaupt Wesen, das absolut berechtigt ist und gegen das niemand verstoßen darf. Und der Mensch als Wirklicher existieren eben doppelt. Und die Idee, dass der Mensch doppelt existieren würde, als der er ist und als der er als Mensch ist, das ist das, was das Vergleichen anheben lässt und was überhaupt zu dem paradoxen Urteil führt, der Mensch würde sich verfehlen. Wir haben jetzt gerade eine Philosophen-Info gemacht über den Professor Riedl, der hier an der Universität lehrt. Der kommt zu dem Urteil, der moderne Mensch verfehlt sich grundsätzlich. Und zwar deswegen, weil er immer etwas erreichen will. Da bringt der Mensch sich um das Eigentlichste, dass er immer was will. Wenn er endlich aufhören würde, was zu wollen, dann wäre er bei sich daheim. Mit sich in Frieden. Und dann hätte er ja das, was uns Menschen erreichbar ist, eine Harmonie, die einfach davon kommt, dass wenn man nichts will, dann kann man aber nichts scheitern. Der Streit der Menschenbilder. Und ich habe es jetzt bloß ganz abstrakt erzählen wollen, als die Idee, den Menschen zu fixieren, produziert die Suche nach Menschenbildern. Und natürlich, weil es ja völlig grundlos ist, was jetzt dort Neid gepflanzt wird in das erfundene Menschenbild, natürlich den Unterschied und auch die Debatte der Menschenbilder. Die Menschenbilder haben jetzt nun aber das Komische an sich und die philosophischen Entwürfe, dass sie scheißegal sind. Es ist eine merkwürdige Entdeckung feststellen zu müssen, dass die ganze Philosophie sich drum bemüht, zu sagen, was denn der Mensch eigentlich sei. Sie kommen zu den verschiedensten, ich habe gerade aber aufgezählt, Antworten. Der Mensch ist mal dies, mal das, aber am Schluss, der eine fängt hedonistisch an, der andere moralisch rigoristisch wie der Kant, der dritte pessimistisch wie der Schopenhauer, der vierte wieder optimistisch wie der Nietzsche. Jawohl, dann sagen wir Ja zum sinnlosen Leben. Es ist völlig wurscht, was rauskommt. Am Schluss ist die Botschaft immer dieselbe. Es ist gar nicht so, dass es die Philosophie in dem Urteilen über den Menschen mit all dem Unterschied ihrer Menschenbilder überhaupt zu einer unterschiedlichen Botschaft brächte. Am Schluss nämlich ist das Verfahren selber die ganze entscheidende Botschaft. Und das Verfahren heißt, der Mensch, also das Verfahren der Gedankenbewegung oder die Gedankenbewegung, leistet was. Der wirkliche Mensch ist bloß, und das gilt für alle gleichermaßen, der wirkliche Einzelne mit seinen Anliegen und Interessen ist bloß, ja, eine mehr oder weniger missglückte Äußerung des eigentlich Höheren, den wir davon unterschieden, als sein eigentliches, sein Wesentliches, worum es eigentlich geht, festhalten wollen. Allein die Gedankenbewegung, der wirkliche Mensch, ist bloß, ja, der mehr oder weniger gelungene Ausdruck, ist bloß die äußere Schale von dem Eigentlichen, um den es uns und ihm geht. Allein die Gedankenbewegung ist schon die ganze Botschaft und die heißt Negation. Kritik des unmittelbaren Wollens. Kritik des bloßen Interesses. Das schaffen sogar noch die Hedonisten und Eudaimonisten. Sind die Glücksphilosophen. Das schaffen sogar die noch. Dass sie sagen, dem Menschen geht es doch eigentlich ums Glück. Erster Schritt, zweiter Schritt. Wenn es ihm aber ums Glück geht, was hat er dann vom Geld? Dritter Schritt, naja, das Geld kann zu einigem dienen. Vierter Schritt, aber wenn er dann allein ist vor lauter Habgier, hat er auch nichts davon. Fünfter Schritt, dann soll er lieber teilen. Dann soll er lieber, so die Eudaimonisten oder die Utilitaristen, das sind die Philosophen der Nützlichkeit, das größte Glück der größten Zahl sich zum Anliegen machen. Aha, schon ist wieder sein eigenes Anliegen ein mögliches Hindernis seines eigenen Glücks. Ob du das jetzt wie Kant machst und sagst, jeder soll der Pflicht gehorchen und die Pflicht hat den Inhalt, dass auch der andere als Zweck vorkommen muss. Oder ob du sagst, jeder strebt nach seinem Glück, aber sein Glück kriegt man doch letzten Endes bloß, wenn man teilt. Am Schluss, und das ist das Schöne an dem Ding, die Botschaften der Philosophie sind absolut gleichgültig gegen die Lehrgebäude. Denn die Gedankenbewegung der Abstraktion vom konkreten Individuum, welches dann der eigentliche Zweck ist, als der eigentliche Zweck des Individuums als von seiner konkreten Interessiertheit und so weiter unterschieden festhalten werden soll. Die Gedankenbewegung selber ist die ganze Botschaft. Soweit der erste Punkt, nämlich Humanismus, eine antireligiöse Einstellung. Nichts Höheres wird propagiert, sondern das Merkwürdige, der Mensch selber als sein Höheres. Und die Dialektik, die da drin steckt, dass die philosophische Fassung von Materialismus dann doch in überhaupt nichts anderem endet, als der Kritik der bloßen Interessen und Nützlichkeiten und Vorteile.